Wer ist so alt? Wer ist so alt? Wer ist so alt? Wie diese Welt besteht? Wer ist so alt? Wie diese Welt besteht? Auf meinem Weg wird alles unterworfen. Tausend Tote schon gestorben. Jeden Tag ein neuer Morgen. Ich hab es satt, verwandelt mich. Jede Nacht eine Kreatur der Unterwelt. Auf der Suche nach dem Fleisch bereise ich Stadt für Stadt. Übermenschliche Kampfkraft, die mich von euch unterscheidet. Ich will, dass jeder leidet, die Greifer durch Eingeweide. Nachdem mein Messer in dich gleitet und du langsam dahin scheidest, bleibt es bei uns beiden schizophrene Persönlichkeiten, die mich auszeichnen. Der Dämon wird dich ausweiten, keiner kann ihn austreiben. Weder Vatikan noch Priestertum. Ich verschmiere Priesterblut an Hauswänden wie Graffiti. Meine Handlung sind creepy, für dich viel zu tief. Eine Bestie, die schlief, ist erwacht aus dem Schlaf. Ich kenn für Menschen kein Erbarm. Auge um Auge, Zahn um Zahn agiere ich in meinem Wahn. Ich bin das Böse, das Böse, das dir folgt. Falls du einmal Glück hast, nimm ich Platin und dein Gold. Ich bin das Böse, das Böse, das dir folgt. Mit etwas Pech wirst du morgen überrollt. Ich bin das Böse, das Böse, das dir folgt. Falls du einmal Glück hast, nimm ich Platin und dein Gold. Ich bin das Böse, das Böse, das dir folgt. Mit etwas Pech wirst du morgen überrollt. Ich trag die Hörner. Du bist Abgörner und Gedanken verfasst in simple Wörter. Wer ist der Mörder deiner ganzen Familie? Ich spiele Henker für Fickratten und die Blender. Auf jedem TV-Sender wird es ausgestrahlt. Mord und Überfall auf der Erde überall. Was willst du tun, wenn ich komme für das Blut? Geht die Tür hinter mir zu, dumm aus der Wäsche. Schaust du, ist bei dir ständig Fasching? Oder warum trägst du Masken? Es sollte für dich klatschen, aber keinen Beifall. Zerstörerisch bin ich.